Ja, ich glaube, das müssen wir gleich wieder zumachen, das Fenster. Ja. Ja, es ist halt Bus so jede Stunde nervig. Ach stimmt, das ist ja der Bus. In einer halben Stunde schaffen wir das. Dann sollen wir vielleicht eventuell das Fenster da hinten aufmachen. Das wäre eine gute Idee. Du machst das auf. Schlafzimmer ist schon auf. Also das. Bei der Lautstärke ändert sich nicht viel. Doch, glaub mir das einfach mal. Das ist jetzt einfach so. Das ist Logik. Du bist DC-Regisseur, deswegen geht das so. Ich bin Zack Schneider, wenn ich das Fenster da aufmache, ist es weniger laut. Ja. Ey, besser als Michael Bay, der ist jetzt Boom. Ich mach das Fenster auf. Wie willst du es auch machen? Mit einer Explosion. Boom, ja. Macaroni. Hallo, hallo und herzlich willkommen. Anderer Podcast jetzt. Herzlich willkommen. Es ist Frühling und was kommt? Motorräder. Ja klar, Motorrad ist aber Motorrad. Kommen wir ja danach wieder. Hallo und herzlich willkommen beim Herz der Würfel. Wir sind in unserer Kaiju-Zentrale immer noch und haben heute noch viel vor. Und zur Abwechslung spielen wir mal wieder eine Runde. Ich bin hier mit Daniel. Hallo. Und ich bin hier mit Sebastian. Hallo. Max ist abgehauen, der hat keine Lust mehr. Wir haben gerade Batman, Superman besprochen. Mhm. Er ist Schnauze voll, da kann ich nachvollziehen. Ja. Wir haben ihn rausgeschmissen, weil der Einzige ist, der so gute Punkte gegeben hat. Max hat den Schnitt kaputt gemacht. Spoiler, aber wenn ihr die Review ist längst gesendet, wenn diese Folge kommt, aber Spoiler, Max hat den schlechten Schnitt kaputt gemacht. Dann nur um. Aber ist egal, ist immer noch unter 5 Punkten. Immer diese Außenseiter. Wir spielen mal wieder eine Runde Black Stories. Black Stories ist ein Rätselspiel, was so funktioniert, dass es eine Frage gibt und diese, bei diesen Fragen kommt immer jemand zu Schaden, entweder wirklich mit dem Leben oder mit einer starken Verletzung oder jemand verliert irgendwas Schlimmes und da ist es auf jeden Fall immer sehr, sehr schwarz in jedem Fall. Wir haben hier immer noch die Edition 5. Wir hatten beim letzten Mal vor einiger Zeit, letztes Jahr hatten wir, glaube ich, zum letzten Mal gespielt, schon mal 6 Fragen behandelt. Die habe ich rausgenommen. Die kommen heute nicht mehr vor. Das ist eure jeweils erste Runde heute, ne? Mir ist das schon aus anderen Gegenden bekannt. Ich habe es, glaube ich, einmal in meinem Leben gespielt, aber wieder vergessen. Also das ist eigentlich total einfach. Ja. Derjenige, der die Karte vorliest, also auf der Vorderseite hat man eben, kann ich euch so zeigen, die nehme ich dann gleich aber auch raus, hat man eben immer den Titel dieser Geschichte und eben den Sachverhalt. Und ich erkläre es auch in einer Karte, die wir schon mal hatten, dann geht auch nichts kaputt dabei. Nämlich hier Ziel verfehlt und dann ist hier die Aussage. Die Frage haben wir beim letzten Mal gespielt. Und auf der Rückseite ist eben die Erklärung dieser Geschichte. Und derjenige oder die anderen eben, zu dem, der die Frage gestellt hat, müssen eben mit Ja und Nein Fragen, also mit Fragen, die mit Ja oder Nein beantwortet werden können, müsst ihr auf die Lösung kommen. Also direkte Fragen. Direkte Fragen, geschlossene Fragen, die mit Ja und Nein beantwortet werden können. Und wir machen das ähnlich wie Holger Klein damals im Radio. Wird eine Oder-Frage gestellt, quälen wir virtuell ein Kätzchen. Eine Menge Oder-Fragen stellen. Ich mag Kätzchen nicht. Schlechte Voraussetzung. Ja. Für die Katzen. Heißt das, da darf in dem Satz einfach kein Oder vorkommen? In deiner Frage darf kein Oder vorkommen. Eine Oder-Frage ist, ist es so oder ist es so? Ja. Sondern eine also wo du nicht Ja oder Nein brauchst. Genau. Eine geschlossene Frage musst du stellen. Welche Sage, kannst du da Ja oder Nein drauf antworten? Das ist das Oder und dann, oder? Ihr werdet gleich ja. Oder-Fragen stellen. Oder wir werden gleich Oder-Fragen stellen, weil es passiert zwischendurch. Aber wenn ihr eine stellt, wird euch das definitiv auffallen. Ich würde sagen, wir spielen die erste Runde, weil das Spiel erklärt sich definitiv von selber. Ich fange auch an, damit ihr das einmal seht. Sollte sich das aus der Lösung heraus nicht ergeben, dann sagt das auch. Und er findet nicht einfach irgendeinen Sachverhalt oder sagt vielleicht oder sowas, sondern versucht den Sachverhalt so zu verstehen, wie er auf den Karten draufsteht. Ich kenne die Karten auch nicht, also ich habe es vorher nicht nachgelesen. Und wenn ihr feststellt, okay, es wird aus dem Text nicht deutlich, dann sagt es auch genau so. Weil es gibt halt auch Informationen, die sind halt für die Lösung nicht wichtig. Und im Zweifelsfall wird es auch zur falschen Fährte führen. Die Bilder, die Illustrationen haben nichts damit zu tun, also lasst euch von den Bildern nicht irritieren. Mhm. Haben wir schon ein paar Mal gehabt, also hier bei dieser Geschichte Ziel verfehlt ging es um einen Selbstmordattentäter mit einer Bombe und eben nicht um einen Schützen, wie es auf dieser Situation eben zu sehen ist. Ich würde einmal mischen und dann würde ich einfach mal die erste Frage mir hier rausziehen. Okay. Am Leben heißt die Geschichte, wird der Sachverhalt. Hätte die Frau nicht auf Andreas gehört, wären beide noch am Leben. Und jetzt könnt ihr reihum Fragen stellen. Ich weiß nicht, könnt euch kloppen, wer anfängt. Entweder nach Schönheit oder nach Alter. Ach, hör doch mal du. Dann darf jetzt auch mal anfangen. Ich weiß. Eigentlich nur einmal, weil er nicht älter ist. Hat die Frau einen Fehler begangen? Ja, die Frau hat einen Fehler begangen. Sind die durch einen Unfall gestorben? Ja, die beiden sind durch einen Unfall gestorben. Hat Andreas vielleicht geraten, eine Umleitung zu fahren? Eine Umleitung zu fahren? Kommst du aufs Auto? Wegen Unfall. Achso. Nein, keine Umleitung. Ist das zu Hause passiert? Nein. Ist es im Straßenverkehr passiert? Ja. Ist das während der Autofahrt passiert? Ja. Knusprig. Hat Andreas so etwas gerufen wie fahr nach links? Nicht gerufen. Gesagt. Ist die Frau ein Mensch? Die Frau ist ein Mensch. Okay, den habe ich jetzt gedacht. Hätte ein Navi sein können. Nehmen wir mal an. Also, wurden Sie von einem anderen Auto erfasst? Nein. Sind Sie falsch abgebogen? Ja, sind falsch abgebogen. Sind Sie in eine Baustelle geraten? Ja. Ah, okay. Also ich lese nochmal vor. Ja. Hätte die Frau nicht auf Andreas gehört, wären beide noch am Leben. Hätte die Frau nicht auf Andreas gehört. War die Frau die Fahrerin? Ja, die Frau war die Fahrerin. Jetzt mal kurz zusammenfassend. Auf Andreas anraten, sind die abgebogen an eine Baustelle, in einem Auto. Sie sind beide elendig krepiert. So würde ich es nicht formulieren, aber ja. Ist vielleicht ein Stahlträger auf Sie gefallen? Nein. Sind Sie irgendwo reingefahren? Ja, sind irgendwo reingefahren. Sind die zufällig auf die Baustelle gefahren? Ja, das war ja schon geklärt. Ja, das hat mir ja, ich weiß nicht, ich meinte das jetzt in dem Sinne... Nee, das... Er darf eh nur mit Ja und Nein antworten. Ja. Aber sie sind, ja, hatten wir schon geklärt, sie sind in die Baustelle reingefahren. Die, also in die Baustelle. Und dann sind die irgendwo da reingefahren. Irgendwo sind die gegengefahren. So. Was ist denn so alles in der Baustelle? Sind die in den Kragen gefahren? Also im Grunde genommen habt ihr die Todesursache ja rausgefunden. Ihr habt jetzt rausgefunden, dass sie in diese Baustelle und da ist dann dieser Unfall passiert. Ich brauche aber jetzt noch die Ursache für den Unfall. Die Ursache für den Unfall? Und den Zusammenhang zwischen, den Zusammenhang, warum sie da reingefahren ist. Ja, der Andreas hat ja gesagt, wie ich da ab. So. Wollte der eine Abkürzung haben? Nein. Hat er sich vertan mit der Straße? Wer? Der Andreas. Dass er sagte, hier abbiegen, nicht weiter vorne. Andreas hat's für seine Verhältnisse richtig gemacht. Haben Sie jemanden verfolgt? Nein. Hat sie das falsch verstanden, was er sagte? Ja. Dann ist sie falsch abgebogen? Statt nach links, nach rechts? Frag mal anders. Wollte Andreas, dass sie ausweicht? Nein. Nee, das war schon definitiv abbiegen. Okay. Wollte Andreas, dass die Frau nach links abbiegt? Wir wissen ja, wo sie gelandet sind. Ja. So, beim Baustelle. Jetzt nur, warum? Vielleicht erstmal frage ich nach der Ursache, warum sie gestorben sind. Geht nicht, weil du kein Ja oder Nein antworten kannst. Doch, muss man wirklich fragen. Sind sie mit ihrem Auto in etwas reingefahren, was den Unfall verursacht hat. Ja, in die Baustelle. Ja, ja. Baustelle. So. Es hätte ja sein können, dass was von oben auf sie herabgefallen wäre. Nee, das heißt, das war wahrscheinlich. Aber ich beantworte deine Frage mal. Ja, sie sind in etwas reingefahren und nein, es ist nichts auf sie draufgefallen. Gut. Ja, das hatte ich ja auch schon gesagt, dass sie in etwas reingefahren sind. Ja. Du hörst aber nicht zu. Doch. Du hörst immer nicht zu, Sebastian. Mensch. So, und sie sind abgebogen und der Andreas hat richtig gehandelt. Die Frau hat was falsch gemacht. Er hat dich auch schon gefragt, ob sie das vielleicht missverstanden hätte. Genau. So. Sie hat sie, ja, habe ich ja gesagt. Ne? Und sie hat das ja missverstanden. Ja, sie hat irgendwas missinterpretiert auf jeden Fall. Ja, das heißt, er muss dann was so gesagt haben, dass sie das falsch verstanden hat. Und das ist vollkommen egal, in welche Richtung die abgebogen sind. Weil wir wissen ja, wo sie gelandet sind. Oh Gott. Also, jetzt ist halt die Frage, was lässt sich missverstehen in Bezug auf Baustelle. Aber der Andreas war Beifahrer. Nein. Aha, okay. Ist der Andreas ein Navigationssystem? Ja. Siehst du, ich hab was mit dem Navi. Ah, nicht, okay, was kann man mit dem Navi stellen? Die Route war aber richtig eingestellt. Die Route war richtig eingestellt. Die Frau hat sich mit der Ausfahrt vertan. Würde ich jetzt. Stell die Frage mal anders. War das die richtige Ausfahrt? Aber wenn die dann einfällt, ist das ja irgendwie. Definiere richtige Ausfahrt. War das die Ausfahrt, die das Navigationssystem ihr gesagt hat? Ja. Ist sie in einen Graben gefahren? Sie ist eine Baugrube gefahren, ja. Eine Baugrube. Ja. Also Grabengrube ist in dem Fall bestimmt. Mhm. Ja, und Navigationssystem erkennt sowas ja nicht. Nicht unbedingt, genau. Dann baut's mal zusammen, das klingt schon ganz gut. So. Die Frau ist Auto gefahren. Mhm. Mit dem Navi, zur Orientierung. Der Navi sagt zum Beispiel, bitte biegen Sie links ab bei der nächsten Kreuzung. So, der Navi weiß aber nicht, dass da eine Baustelle ist. Die Frau biegt links ab. Jetzt nehmen wir mal an, dass da nichts ausgeschildert war. Keine Absperrung der Grube. Die Frau fällt in die Grube tot. Bei einer gemeinsamen Fahrt in den Urlaub benutzte die Frau zum ersten Mal das neue Navigationssystem. So musste ihr Mann nicht die Karte lesen und konnte während der Fahrt ein wenig schlafen. Die Frau folgte Andreas der Stimme des Navis. Blind. So endete die Fahrt für beide in einer tiefen Baugrube auf einer für den Verkehr gesperrten Strecke. Richtig. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So, wer möchte als nächstes? Sehr mies. Oh, ich mach Uwe. Ja, mach du. Okay. Oder Stefan. Nee, besser nicht. Ich hatte Glück und der Blinde, da brauche ich auch nicht. Ich weiß, manchmal ist es fies, oder? Chris ist ja dreifach zurück, von daher ist es ja egal. Ja, ich weiß. Mit Zinsen. Okay. Also, die Karte heißt, oder die Geschichte heißt, die Natur schlägt zurück. Und der Text lautet, weil drei Männer keine Achtung vor der Natur hatten, musste einer von ihnen sterben. Willst du anfangen? Soll ich anfangen? Ja, du kannst gerne anfangen. Ich möchte anfangen. Drei Männer? Drei Männer und einer musste sterben. Haben sie ein Feuer gemacht? Nein. Nein. Ist das in einem Wald passiert? Nein. Haben sie ein Tier geärgert? Nein. Nein. Also ich frage lieber erstmal, wo das alles ist, damit man das besser orientieren kann. Ist das auf einer Wiese passiert? Nein. In einer Höhle? Nein. Im Garten? Nein. Auf einem Berg? Nein. Auch nicht. Wo kann das denn so passieren? Oh, ja. Auf hoher See? Nein. Auch nicht. Auf einem See? Nein. Auch nicht. In einem Boot? Nein. Also, man muss zugeben, es ist mies. Okay. Ist das zu Hause passiert? Nein. Im Garten? Hatte ich auch schon. Ach, das ist auch nicht. Ist auch nicht. Wo kann das denn noch sein? Aber nicht im Weltraum. Nein! Ist auch Natur. Ja, deswegen, ja. Das ist Natur. Die hatten keinen Respekt vor der Natur und einer musste deswegen. Drei Männer hatten keinen Respekt vor der Natur, einer musste sterben. In einem Supermarkt. Nein. Letztes Mal war es irgendwas mit einem U-Boot, also das ist auch, also immer irgendwas. In einem U-Boot. Ein Haken gibt es wahrscheinlich immer. Nein. Nein. Gottes Willen. Waren das junge Männer? Ist nicht angegeben. Na, wundervoll. Also, würde ich sagen. Hätten die Männer an dem Tag auch da sein sollen? Also war das. Also, nee. Wie sagt man das denn? War das geplant, dass sie dort waren? Genau. Also unter sich ja. Okay. War also verabredet? Ja. Die trafen sich irgendwie. Haben sie eine Regel gebrochen? Eine Verhaltensregel oder ein Gesetz? Ja. Haben sie die Natur mit Absicht geärgert? Ja. Das ist eine gute Frage gewesen. Okay. Das ist so eine ideelle Regel, die sie gebrochen haben. Haben die einen Baum gefällt? Nein. Ein Tier getötet haben sie auch nicht, haben wir ja schon festgestellt. Ja. Vorher auch nicht. Haben sie den Rasen gemäht? Nein. Dachte ich vielleicht irgendwo reingemäht oder eine Stromleitung oder sowas. Und die Natur schlägt ja auch zurück, vielleicht liegt es da dran. War das Wetter schön? Keine Angabe. Das ist auch eine. Das hätte man jetzt sagen können, durch einen Sturm gehen oder durch einen Blitz getroffen worden oder sowas, genau. Also gut, wir wissen schon, ja, die haben es mit Absicht gemacht, aber wir wissen jetzt nicht wo. Es war geplant, dass sie sich da treffen und zwar mit Absicht. War es ein Unfall? Ich würde sagen, ja. Aber gleichzeitig mit Absicht und zwar ein Unfall. Also die Tätigkeit ist mit Absicht passiert, aber dabei ist ein Unfall passiert, würde so, ich sagen. Ach so, das war so meine Logik. Ja. Ist einer abgerutscht und dann irgendwo runtergestürzt? Nein. Nein. War ja nicht auf Bergen, aber. Du kannst ja überall abrutschen und runterfallen, ist doch egal, auch vom Flug. Die meisten Unfälle passieren im Haushalt. Das weiß ich, das ist so. Ja. Nee, wo kann das denn dann gewesen sein? Ich meine, im Tierpark, im Zoo. Nein. Also zum Beispiel im Stadtpark. Nein. In der Zoohandlung, wenn die Natur zurückschlägt. Darf ich einen kleinen Tipp geben, der nichts sagt? Es ist denkbar unwahrscheinlich. Es ist denkbar unwahrscheinlich. Im Kino? Nein. Im Aquarium? Nein. In der Schule? Nein. In einem Wal? Nein. In einem U-Boot? Nein. Ja, was haben die denn sonst gemacht? Also einen Baum haben die nicht gefällt, die haben kein Feuer gelegt, die haben kein Tier getötet. Hat jemand, weiß ich nicht. Ist denn derjenige, der gestorben ist, an einer direkten Folge seines Tuns gestorben? Ja. Ja, also direkt dadurch, was er gemacht hat, ist er gestorben. Oder durch seine Tat hat etwas ausgelöst, was ihn getötet hat. Okay, das heißt, er hat irgendwas. Da ist ein Baum auf ihn draufgefallen. Nein. Er ist durch Elektrizität gestorben. Nein. Dann ist er irgendwo gegen eine Leitung gepisst. Ja, das hat mit Natur nichts zu tun. Das kann auch Natur sein. Strom ist natürlich. Ist er durch irgendwas zerquetscht worden? Es ist irgendwie ja und nein. Ist der verblutet? Ich denke ja. Ist er verblutet? Ist er irgendwo stecken geblieben? Nein. Also, dass er zerquetscht wurde. Nee. Er ist aber verblutet, ne? Hat er sich an irgendwas geschnitten dann? Und er kam nicht wieder weg, ne? Hat er sich an etwas gequetscht? Nein. Das war meine Frage. Daniel, bist du kooperativer hier? Ich denke doch, aber irgendwie ist das total schwer, weil ich weiß überhaupt nicht, wo das stattfindet. Der sagt ja überall zu allem nein. Das kann ja schlecht sein. Das macht er absichtlich. Das kann ja schlecht sein, dass sie einfach im Flugzeug waren. Er sagt ja, es ist unwahrscheinlich, was da passiert. Natur schlägt zurück. Hat er sich an einer Nudelsuppe verschluckt? Eine Spaghetti. Ne? Killernudel. Hat er sich denn verschluckt? Nein. Dann ist er verblutet und er ist gequetscht worden. Es war eine Einwirkung von außen. Und es war eine Auswirkung von innen. Eine Einwirkung von außen. Waren das Tiere, die ihn getötet haben? Nein. War es eine Pflanze? Ja. War es eine Schlingpflanze? Nein. Eine Schlingpflanze. Jetzt sag, war es ein Pilz? Nein. Ist er an etwas Scharfem erstickt und dann daraus... nein. Gift-Efeu? Also vielleicht an einer scharfen Paprika irgendwie hat er sich verschluckt und dann ausgerutscht und dann hat ihn ein wildes Pokémon angegriffen. War der allergisch gegen diese Pflanze? Nein. Kann man diese Pflanze essen? Manche dieser Art ja. Man kann so ziemlich alles essen, man sollte es nur nicht. Ja, aber es kann ja sein, dass er vielleicht da allergisch auf sowas oder also, dass er daran von ihm verblutet. Also unter gewissen Umständen ja. Wenn man es vorher kocht. Hat die Brennnesseln? Nein. Welche Pflanzen kann man unter gewissen Umständen essen? Disteln? Ja, aber der muss ein bisschen kochen, Löwenzahn. Ja, das ja, aber woran kann man denn dann sterben? Ist er denn durch der. Er ist ja dadurch gequetscht worden anscheinend. Ist er denn durch die Einnahme dieser Pflanze gestorben? Nein. Die hat ihn nur berührt. Und der ist daran gestorben. Im Endeffekt ja. Und sie hat ihn nicht umschlungen? Nein. Also er hat sich an. Da kann man an der Quetschung sterben? Was ist das für eine Pflanze? Er hat sich an irgendeiner stacheligen Pflanze gepiekt. Hat sich dann erschrocken, weil die drei sind irgendwo im Ansatz richtig. Irgendwo eingestiegen. Dann hat er sich irgendwo gepiekt oder geschnitten oder dann erschrocken und dann ist er. Ist das irgendwie an dieser Pflanze hängen geblieben oder so? Ist das in der Wüste? Ja! Das ist in der Wüste. Mit einem Kaktus, oder? Ja! Dann haben sie den. Dann hatten die Durst. Ja. An den Kaktus gegessen und der Kaktus war giftig. Nein! Verdammt! Nicht ganz, aber auf jeden Fall hat er sich an einem Kaktus verletzt. Ja. Und ist auch daran gestorben. An die Verblutung. Ja, genau. Also ich kann nur mal sagen, sie hatten keine Achtung vor der Natur, deswegen musste einer von ihnen sterben. Das heißt, sie irgendwas haben die mit dem Kaktus gemacht. Wollten sie den rausreißen? Nein. Die wollten den Kaktus aber auch nicht essen. Nein. Weil wenn sie Durst gehabt haben, gut. Wollten sie einen von den anderen. Das waren drei Leute. Einen wollten sie daran festbinden, wie Jesus. Nein. Und dann hat sich aber einer daran geschnitten. So was passiert da. Ja, das ist klar. Leider nein. Die haben auch leider nein! Wäre witzig. Kein Jesus. Nein. Die hat sich auch nicht gegenseitig Sand in die Augen geschmissen. So, du kennst ja diese. Nee. Also die Todesursache war Tod durch Pieken und dann Verbluten. Ja. Okay. Und wir wissen schon mal eine Wüste. Und wir wissen Kaktus. Aber Tiere haben da jetzt nichts mit zu tun wie Geier. Tiere haben damit gar nichts zu tun. Kaktus, ja. Ist ein Twist irgendwo da drin, der Kaktus. Das ist ein richtig mieser Twist. Ist das ein großer Kaktus? Ja. Größer als ein Mensch? Ja. Okay. Also die man aus Western kennt. So Houston, Arizona. Das heißt, die wollten auf den Kaktus draufsteigen? Nein. Und ja, was willst du da machen, wenn du die Natur mies behandelst, dann willst du ihn kaputt machen? Ja, vielleicht ausbuddeln, ja. Die entwurzeln, ja, auf den LKW schütten und dann woanders hinbringen. Ja, also wenn die waren ja da mit dem Ziel, die wollten da was machen, wollten was kaputt machen. Genau. So. Das heißt, die sind ja schon mit Absicht in diese Wüste gefahren, weil die irgendwas mit dem Kaktus machen wollten. Das, was sie mit dem Kaktus gemacht haben, hat sich ergeben, als sie da waren. Die Absicht war nicht, dass sie dahin gefahren sind, um etwas mit dem Kaktus zu machen. Ja, ich hatte doch gefragt, ob die das mit Absicht gemacht haben. Ja, also sie haben mit Absicht etwas mit diesem Kaktus gemacht, aber es war nicht die Absicht, die sie dazu, also mit der sie in die Wüste gefahren sind. Hä? Also sie hatten später Spaß daran und haben etwas mit Absicht gemacht. Die haben den Kaktus angemalt. Nein. Die haben den Kaktus verkleidet. Nein. Die Stacheln abgenommen. Nein, also es war in Amerika. Kaktus rasiert. Ja, genau. Es war in Amerika. Vielleicht ist das ein Ansatz. Das ist überhaupt kein Ansatz. Wo die Wüste ist, ist Amerika. Ja. Okay, was kann man mit einem Kaktus machen? Das sind nur diese großen, die kannst du umarmen, die da auch so... Diese riesigen Alten. Und, ja. Einer wollte den Kaktus heiraten. Nein. Das wäre es noch gewesen. Ja, du durftest die Frau nur küssen. Da bist du dann gestorben. Ja. Ist es denn wichtig, wie er gestorben ist? Also an einer bestimmten Stelle gepiekst worden und dann verblutet oder ist es vollkommen egal? Nein, er wurde gestochen. Er wurde gestochen vom Kaktus und ist dann gestorben. Okay. Der ist einfach an den Kaktus gestorben. Es kommt nur die Frage, wie ist das passiert? Exakt. Draufgeklettert nicht, drunter geklettert nicht, umarmt nicht. Nee. Also haben sie ein Seil dran gebunden und wollten den Kaktus dann woanders hinschaffen. Nein. Und dann ist der Kaktus auf den einen Typen draufgefallen. Die sind also nicht wegen dem Kaktus in die Wüste gefahren. Sie sind nicht wegen dem Kaktus in die Wüste gefahren, genau. Die sind wegen dem Sand in die Wüste gefahren. Nein, sie sind einfach nur in die Wüste gefahren. Ja, aber die haben sich doch da getroffen. Da gibt es auch einen Grund, warum die da hingehen. Die waren betrunken, sind in die Wüste gefahren, um Abenteuer zu leben, haben sie diesen Kaktus gesehen. Dann meinte der eine so als Blutprobe, du kletterst da jetzt hoch. Und dann hat der eine gesagt, okay. Und hat es aber nicht nach oben geschafft und ist dann verblutet. Nein. Auch nicht. Aber es ist schlüssig. Das ist jetzt ja. Was soll man denn mit einem Kaktus da aus Versehen machen? Haben die sich irgendwie gestritten und einen gegengeworfen oder was? Die haben gedacht, der Kaktus wäre ein Mensch und haben sich angefangen, mit dem Kaktus zu prügeln. Weil die schon so verdurstet waren und gucken. Nee, weil die so besoffen waren. Oder haben sie angefangen, sich mit dem Kaktus zu prügeln. Das ist aber auch eine gute Frage. Waren die besoffen? Nicht angegeben. Hat der Kaktus einem von denen noch Geld geschuldet? Ja. Nein. Hat der Kaktus mit einer von den Frauen von dem Typen geschlafen? Es gibt solche, das sind ganz schöne Alodris. Was wollten die denn da? Wollten die da Tiere fangen wie Echsen? Hier steht nur, sie trafen sich in der Wüste. Das heißt, es hat auch keine größere Bewandtnis, warum sie jetzt da hingefahren sind. Hier steht nur, sie trafen sich in der Wüste, die für große Kakteen bekannt ist. Mehr? Ja, ich weiß, wie es da in Arizona aussieht. Also bei manchen Wüsten, die sind halt aus Western, kennt man das. Aber die Frage ist ja jetzt, du willst ja wahrscheinlich darauf hinaus, also, warum sie auf die Idee gekommen sind, das zu machen, was sie gemacht haben und warum dann einer von denen daran gestorben ist. Das willst du jetzt wahrscheinlich wissen. Ja. Das ist die Frage. Ne? Also, das Einzige, was jetzt wirklich üblich war, ist eigentlich zu wissen, warum der Kaktus, also warum der Typ wegen dem Kaktus gestorben ist. Ja, der wird nicht dagegen geschmissen, der ist nicht freiwillig zum Kaktus gegangen. Nein. Wenn der Kaktus nicht zum Menschen kommt, muss der Mensch zum Kaktus kommen, oder wie war das? Das kann nicht sein, der Kaktus ist auf ihn draufgefallen. Ja. Ja, aber das habe ich doch schon längst gefragt, ob was auf ihn draufgefallen ist. Ja. Aber warum? Er ist auf ihn draufgefallen und er hat sich daran quasi zu Tode gestorben, könnte man sagen. Ja, aber warum ist er umgefallen? Das, darauf willst das ist die Frage, das genau. Wissen. Das müsst ihr wissen. Okay. Die anderen haben ihn umgekippt auf ihn? Nein. Der Kaktus war müde und hat sich hingelegt. Ja. Nein, also es ist wirklich gemein. Oh Mann. War ein Windstoß da und hat ihn umgekippt? So einfach fällt doch ein Kaktus nicht vom Wind um. Ja, aber wenn das schon alles so unnatürlich, unnormal ist. Was ist an einem Kaktus in der Wüste unnormal? Nein, er hat gesagt, da kommt man nicht so leicht. Soll ich einen kleinen Tipp geben, was typisch für Amerika ist? Tornado. Jeder hat Waffen und alle finden ihre Waffen geil. Die haben auf den Kaktus geschossen. Ja. Dann ist der Kaktus unten umgeknickt und auf den Typen drauf. Die drei Männer trafen sich in der Wüste Arizonas, die für ihre riesigen alten Kakteen bekannt ist. Sie machten sich einen Spaß daraus, auf die kostbaren Pflanzen zu schießen, bis ein besonders großer Kaktus überraschend umstürzte und einen der Männer mit seinen gigantischen Stacheln erstach. Dumm gelaufen. Aber wir sind weit gekommen. Ja. Wir sind weit gekommen. Es war eine echt miese Karte. Packst du am besten in die Kiste rein, dann wissen wir, dass wir das wieder gemacht haben. Das heißt, Doniel kriegt jetzt einer. Doniel, wie ich das anhöre. In der Zwischenzeit ein bisschen Musik. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Sei ruhig. Der Mann, ein einfacher Dieb, hätte noch am Leben sein können, doch sein Beruf wurde ihm zum Verhängnis. Warum? Ist er erschossen worden? Nein. War er Auftragskiller? Nein. Hat er etwas geklaut? Ja. Deswegen ist die Geschichte auch der Dieb. Wurde er dabei erwischt? Nein. Hat er einen Unfall selbst verursacht? Nein. Hat das Diebesgut ihn umgebracht? Kann man so sagen, im gewissen Sinne ja. Ist er bei dem Vorgang gestorben, das zu klauen? Nein. Ist er gestorben, nachdem er das geklaut hat? Ja. Hatte das Diebesgut einen Peilsender? Nein. War das Diebesgut eine Bombe? Nein. War es gesichert? Nein. War es vergiftet? Nein. War das Diebesgut wertvoll? Wird nicht erwähnt. Okay. War das Diebesgut ein Mensch? Nein. Wie hieß das noch schon mal drin, Kaktus? War das Diebesgut ein U-Boot? Nein. Es kam immer U-Boote drin vor. Ich weiß nichts. War das Diebesgut in einem Tresor? Nein. Ist er durch den Besitzer des Diebesgutes gestorben? Nein. Den Eigentümer? Nein. Beziehungsweise wird nicht erwähnt, wodurch. Also, Durch wen wir nicht erwähnt. Aber jemand bringt ihn um. Nein. War es eine Falle? Was? War das, wo er etwas geklaut hat, eine Falle? Nein, war keine Falle. War er ein Spion? Nein. Ist er durch das Diebesgut abgelenkt worden? Wird nicht ersichtlich. Das Diebesgut wichtig? Uninteressant für die Geschichte. Ist er auf der Flucht gestorben? Nein, nicht direkt. Ist er denn gestorben, als er mit dem Diebesgut wieder zu Hause war? Nein. Ist er geflüchtet? Überhaupt. Ist egal, steht nicht in der Geschichte. Ich habe jetzt eine ganz abgefuckte Theorie, aber... Ja, war der Dieb krank? Nein. War der Dieb lebensmüde? Nein. Sehr risikobereit? Nein. Nicht mehr als andere Diebe auch. War das ein dummer Dieb? Nee. Nee, dumm nicht. War es ein schlauer Dieb? Nein. Das tut überhaupt nicht so. War es ein durchschnittlich intelligenter Dieb? Das tut dieser Geschichte überhaupt nicht so. IQ Knäckebrot. Ich gebe euch mal einen Tipp. Es hat auch nicht damit zu tun, wie wertvoll die Beute war oder sonst was. Es geht um was anderes. Deswegen er gestorben ist. Du fragst jetzt wahrscheinlich eher danach, woran er gestorben ist, als... Zum Beispiel, ja. Okay. Ist er durch eine Blutung gestorben? Wie Blutung? Ja, blutete er. Hat er sich am Papier geschnitten? Ja, er hat geblutet. Okay. Ja, man muss nicht bluten, um zu sterben. Also das ist, ja, aber... Er hat geblutet so. Hat er eine Schusswunde? Nein. Er hat geblutet, woran kann man... War der Dieb eine Frau? Nein. Hätte ja sein können, dass er die Regel gehabt hat. War es eine innere Blutung? Nein. Das ist schwer. Hat der Dieb vorher schon mal was geklaut? Oder war das sein erstes Mal? Ja, das war eine Oder-Frage, verdammt. Es wird auch nicht ersichtlich. Okay. Ja. Der Dieb war ein Mann. Ja. Hat er eine Frau bestohlen? Nein. Scheiße. Wird auch nicht ersichtlich. Und er ist aber gestorben, hattest du ja gesagt, er ist ja gestorben, nachdem er das Kind ihm geklaut hat. Ja. Dieses Gerät. Und er ist durch. Ja, nachdem er halt geklaut hat. Hat er sich geschnitten? Nein. Ist er durch dieses Diebesgut vergiftet worden? Nein. Hat er sich gestochen? Nein. Jetzt alles mit Blut durch. Also, dass ihr auf das Offensichtlichste nicht kommt. Nasenbluten. Nein. Augenbluten. Ohrenbluten. Pobluten. Nein. Hat er eine Bluttransfusion? Nein. Der Dieb war auch Arzt. Nein. Aber das war schon wichtig. Wer hatte keine Bluttransfusion? Er war Bluter. Nee. Nein. Keine Bluttransfusion. Er hätte zur Dialyse gemusst. Nein. Scheiße. Zur Chemotherapie. Nein. Jetzt kommt die Komplizierung. Hat er Blutkrebs? Nein. Scheiße. Er hatte keine Bluttransfusion und er hat geblutet. Der Dieb war ein Vampir. Nein. Er ist nicht gerade Dracula. Scheiße. Also... Keine Bluttransfusion ist wichtig. Gestochen? Nein, nicht gestochen. Es ist wichtig, dass er keine Bluttransfusion hatte und es ist wichtig, dass er geblutet hat. Also eine medizinische Ursache vielleicht. Ist er bei einer Operation gestorben? Nein. Hat er ein medizinisches Gerät geklaut? Nein. Hatte es was mit Drogen zu tun? Nein. Keine Bluttransfusion. War der Dieb Sanitäter? Nein. Auch nicht. War der Dieb ein Opfer? Keine Bluttransfusion. Opfer im Sinne von was? Eines Verkehrsunfalls. Ja. Das heißt, er auf dem... Er hat ein Auto geklaut. Nein. auf dem Weg, das ja nicht wichtig ist, was er geklaut hat, auf dem Weg nach Hause, also vom Clown nach Hause, hat er einen Autounfall und ist dann an Ort und Stelle verblutet, weil er nicht früh genug eine Bluttransfusion erhalten hat. Nicht an Ort und Stelle. Im Krankenhaus. Im Krankenhaus. Haben wir es dann oder brauchst du noch was? Noch mehr. Noch mehr? Das ist ja der Grund, warum haben sie ihn denn da verbluten lassen? Weil sie raus... Weil der Beklaute war ein Arzt. Nee. Auch nicht. Der Sanitäter. Vielleicht hatten die kein Blut. Also wie gesagt, das, was er dabei hatte, war ja relativ egal. Was er geklaut hatte... Ja, wie soll ich das sagen? Kleiner Tipp können wir mal geben, oder? Ja. Nur, wo schaut ein Arzt sofort hin, wenn er da einen Mann oder drüben liegen sieht? Was will der zuerst wissen von dem Menschen? Die Identität. Und er hatte keinen Ausweis dabei und kein Brief von sich. Der Arzt die geklaute Gruppe nicht. Die geklaute Brieftasche hatte er dabei. Die geklaute hatte er. Und dann hat er die falsche Bluttransfusion gekriegt und ist daran nicht gestorben. Die falsche. Aber die geklaute ist richtig. Der Arzt hat die geklaute Personalien gesehen. Das war seine Brieftasche vom Arzt. Nein, das haben wir nicht. Nein, das war nicht. Okay, und dann hat er die Polizei angerufen. Der wusste ja nicht, dass die gestohlen war. Er hat keine Bluttransfusion. Der Arzt wusste nicht, dass die gestohlen war. Also heißt, er ist davon ausgegangen, der Patient wäre der Mensch auf dem... Okay. Es fehlte die Blutgruppe, die der Typ hatte, von dem die Blut... Nein. Und, aber in dem war kein Blutspendeausweis in diesem Portemonnaie drin und... Zum Beispiel, ja... Das heißt, man wusste nicht, welches Blut man ihm geben muss. Es gab auch keine Krankenakte oder sowas. Es gibt was anderes, das gibt es in Deutschland ja häufig, das kann man ja unterschreiben, wenn man will. Organspende? Nein. Noch was anderes. Abtreibung? Patientenverfügung? Ja. Oh! Keine Patientenverfügung. Das heißt, dass da in der Patientenverfügung stand drin, dass der Patient keine Bluttransfusion und keine künstlichen Lebenserhaltungsmaßnahmen bekommen kann und deswegen hat man ihn aber mit einem Krankenhaus sterben lassen. Genau. Oh mein Gott! Der Taschendieb trug noch den Geldbeutel seines letzten Opfers bei sich, als er in einen Unfall verwickelt wurde. Der Notarzt fand den Geldbeutel und stellte anhand der darin befindlichen Patientenverfügung fest, dass es sich bei dem schwer verwundeten offenbar um einen tief religiösen Menschen handelte, der Bluttransfusionen strikt ablehnte. Da der Patient sehr viel Blut verloren hatte und der Notarzt den Patientenwunsch respektierte, starb der Dieb. Das ist mies. Das ist richtig böse. Das ist mies. Krass. Das war richtig böse. Heute mal ein ganz ernstes Thema, ne? Ja. Hm? Heute mal ganz ernstes Thema. Ganz ernstes Thema. Hallo, wir sind der ernsthafte Podcast der Ernsthaftigkeit. Spaß ist hier nicht erlaubt. Und der Film ist immer noch besser. Schluss mit lustig. Ja. Dann will ich mal mit dir anfangen. Ja, zu Themen. Die Beschreibung. Ja. In dem Minimist der Parkus. Der Auto. Der Autor. Der hat bestimmt dabei gestorben, wenn ich das gesagt habe. Hat sich ein Papier geschrieben. Und dann ist ein Kaktus auch wieder aufgefallen. Genau, während er falsch abgebogen ist. Und eine Patientenverfügung hatte. So, wenn die vorherige Folge gehört hat, weiß was wir mal. Oh nein. Oh, das ist gemein. Oh, das ist gemein. Oh Gott. Das ist richtig schmerzhaft. Schmerzhaft im Sinne von schwer oder schwer, schmerzhaft? Es ist, also ich will jetzt nicht weiter, aber das ist wirklich heftig. Die Geschichte heißt Heller Tag. Die beiden wurden am helllichten Tag von der Polizei abgeführt. Ihr Leben war zerstört. Das ist echt heftig. Handelt es sich dabei um ein Ehepaar? Ja, das ist ein Ehepaar. Sind sie überhaupt gestorben? Nein, die beiden sind nicht gestorben. Okay. Ja. Haben die ein Verbrechen begangen? Also die beiden haben kein Verbrechen begangen. Ich weiß, also hier steht auch nicht drin, warum sie, deswegen habe ich gerade so lange nachgedacht. So. Hier wird auch nicht angegeben, warum sie abgeführt worden sind. Oh. Waren sie Opfer eines Verbrechens? Nein. Haben die sich gestritten? Nein, das ist kein Thema für die Geschichte. Das ist einfach nur, warum es zerstört wurde in der Polizei. Also sie sind abgeführt worden oder als... Hat die Polizei das Leben zerstört? Indirekt. Nicht, also ja, nein, es ist wirklich super. Es ist, also die Polizei hat nicht direkt mit dem Vorfall zu tun. So Müll. Ich leide gerade ein bisschen. Ja, nicht nur du. Also die haben, bevor die von der Polizei abgeführt wurden, etwas gemacht. Oder wenn ich den Text richtig verstehe, ist das, was da passiert ist, der Grund dafür, dass sie von der Polizei abgeführt worden sind. Aber die Polizei hat nichts damit zu tun, was da passiert ist. Sagen wir es mal so. Also die Polizei wurde gerufen. Ich vermute. Ja. Hatten sie ein Kind? Ja, sie hatten ein Kind. Ist das gestorben? Das Kind ist gestorben. Wegen dem Vorfall? Ja. Ist es brutal gestorben? Ich würde das mit Ja beantworten. Es ist in den Mixer gefallen? Nein. Wurde es vergewaltigt? Nein. Ist es aus dem Haus geflogen? Nein. Ist es abgetrieben worden? Nein. Ist es im Haus gestorben? Nein. Ist es auf der Straße gestorben? Quasi, ja. Ist es überfahren worden? Nein. Ist es durch eine weitere Person gestorben? Weitere als die beiden? Nein. Das Kind ist durch seine Eltern getötet worden? Ja. Haben die Eltern das Kind getötet? Also. Ja, haben wir auch gerade gesagt. Ja, kann man verschieden interpretieren. Nein, ja, Sebastian, die Eltern haben das Kind getötet. Das kann man nicht verschieden interpretieren. Bitte nicht klopfen. Oh Gottes Willen. Haben die das Kind wegen einem Streit getötet? Nein. Hatte einer der Elternteile eine Affäre? Nein. Mies. Ist das Kind aus Versehen gestorben? Das Kind ist aus Versehen gestorben. Und ob einer von den beiden eine Affäre hatte, ist für die Geschichte unwichtig und wahrscheinlich, aber das ist egal. Okay, aber dass das Kind gestorben ist, ist der Grund dafür, dass das Leben für die zerstört war. Also, so verstehe ich den Text, ja. Mhm. Weil natürlich ist das Kind, wenn das Kind stirbt, ist das Leben natürlich am Ende, klar. Ja, und das ist dann durch einen Unfall von den beiden gestorben. Wahrscheinlich auf eine sehr grauenvolle Art. Saßen sie im Auto? Sie saßen im Auto. Das Kind war nicht angeschnallt. Oder ist das Kind, ist für die Geschichte unwichtig. Ist das Kind durch eine zufällige Tür zerquetscht worden? Nein. Haben sie einen Unfall gebaut? Nein. Oh. Also, die saßen in einem nicht fahrenden Auto. In einem stehenden Auto. Fahrenden Auto. Nein, sie saßen nicht in einem stehenden Auto. In einem fahrenden. Also sie sind gefahren? Ja. Und das Kind war angeschnallt? Beziehungsweise ist ja egal. Hat sich das Kind mit dem Gurt erwürgt? Nein. Das Kind war weder angeschnallt, noch hat es sich erwürgt. Aber das Kind saß in der hinteren Bank? Nein. Es saß vorne beim Beifahrersitz? Nein. Im Kofferraum? Das Kind war im Kofferraum. Hatten die Eltern das Kind entführt? Nein. Das Kind hat Verstecken gespielt? Nein. Waren die Eltern sauer auf das Kind? Nein. Das Kind ist auch freiwillig in den Kofferraum gegangen? Nein. Es wurde von den Eltern da reingelegt? Ja. Versehentlich? Versehentlich. War das Kind in einem Gepäckstück? In einem Karton versteckt? Nicht in einem Gepäckstück und auch nicht in einem Karton. Also nicht Karton, nicht... Koffer oder Karton? Nee. War es ein Kleinkind? Nein, es war kein Kleinkind. Sag ich, die haben das in den Teppich eingerollt. Nein, kein Teppich. Das war schon. Definiere Kleinkind. Also so ein Säugling, so Kleinkind, bis 3 Jahre. Es war ein Baby. Es war ein Baby. Oh. In einem Katzentransport. Ne? Nein. In so einem. Ja, mein Tragekorb. Nein, auch nicht. Scheiße. Danke. Aber versehentlich rein. Ja, versehentlich. Wie kann man das so versehentlich? Das schreit doch so ein Kind. Weil das Kind am Schlafen. Das ist für die Geschichte erstmal unwichtig. Hier werde ich wirklich hier nicht raus. Oh, Kacke. Und es ist brutalst getötet. Ich finde das sehr. Ist das Kind erstickt? Nicht erstickt. Nicht erstickt. Ertrunken. Nein. Du könntest ein Aquarium war oder so ein Wasser. Weiß ich doch nicht. Bei den Geschichten kannst du ja alles möglich. Das kannst du alles. Das ist nicht das möglich. Fällt mir jetzt eine Geschichte ein, aber die ist jetzt hier. Also, hat es keine Luft mehr bekommen. Weil. Keine Luft mehr bekommen ist die Definition von ersticken. Nein, du kannst auch auf andere Weise ersticken. Es ist nicht erstickt. Es ist. Gegen den Kofferraum geklatscht. Wegen der Bremse. Nein. Hat es eine körperliche Verletzung erlitten? Bitte ohne Hände, weil dann kann man nicht auch verstehen. Hat es eine körperliche Verletzung erlitten? Ja. Dann stirbt man. Der Wagen hat zu schnell gebremst. Nein. Wurde das Kind zerquetscht? Nein. Kann man denn noch zerquetscht ersticken? Das Kind wurde perforiert. Nein. Was weiß ich, weil wenn du da brutal... Hat das Kind geblutet? Nein. Ja, es ist nicht... Ich meine im Sinne von... Es ist nicht so extrem, wie ihr vielleicht glaubt, aber das ist natürlich eine... Also so wie es verstorben ist, ist es sehr extrem. Also das ist halt jetzt nur nicht so blutig und so splatterig, wie ihr das vielleicht glaubt. Das ist schon schade. Verhungert? Nein. Verhungert? Also dehydriert? Dehydriert. Und jetzt muss ich noch wissen, warum. Du wolltest nichts zu trinken bekommen. Weil es zu warm war. Das Ehepaar war mit dem Auto lange Zeit in brühender Hitze unterwegs. Plötzlich bemerkten sie, dass ihr Baby nicht im Kindersitz saß. Sie hielten sofort an und stellten fest, dass sich das Baby noch im Kinderwagen befand, den sie zusammengeklappt im Kofferraum verstaut hatten. Oh. Der Säugling war dehydriert. Oh, Scheiße. Oh. Das ist übel. Das ist richtig übel. Übelsten Geschichten, die ich in diesem Spiel bis jetzt hatte. Schau, wo machst du die Autoklappe auf und auf einmal siehst du das tote Kind da drin. Die Sache mit der Polizei. Aber dass dir das nicht auffällt, vorher auffällt. Ich guck doch, bevor ich losfahre, irgendwo rein. Ich glaube schon, dass sowas passieren kann. Ja. Die Sache mit der Polizei war irreführend, deswegen habe ich die auch sofort rausgenommen. Ja, aber das ist natürlich ein Grund, das ist vernachlässigte Aufsichtspflicht und natürlich fahrlässige Tötung. Ja. Richtig übler Scheiße. Boah, so, ich möchte als nächstes, vielleicht gibt es noch so eine schöne Geschichte. Ich will was aus dem dicken Pack. Gib ihm mal lieber die Blackbox, sonst sehe ich noch alles. Oh Mann, ey. Das ist wirklich... Boah, heftig. Okay. Also, oh, das ist lang. Das ist morbide. Ich hab nur was zu trinken. Ja, mach mal. Laufgeräusche? Ja, die Gewehr ist auch 10 Meter entfernt von dir. Könnt ihr mich da hinten noch hören? Ich weiß nicht. Soll ich den Zug vorbeibringen? Ich bin ganz außer Atem. Ach, das ist gar nicht so mies. Obwohl, es ist mies und andererseits auch nicht. Naja. Die Geschichte heißt Die Schäbe. Die Leiche wurde im Bett gefunden. Neben ihr lag eine Schäbe. Weil die Ehefrau nicht stark genug war, wurde sie verhaftet. Sie konnte... Also das war eine Sexgeschichte. Einer von den beiden war gefesselt und war kurz davor zu sterben. Und sie konnte das nicht durchschneiden und ist dann dafür den Tod verantwortlich gemacht worden. Nope. Fuck. Der Tote ist ein Mann. Das ist korrekt. Ihr Mann? Das ist korrekt. Ist beim Sex passiert? Nein. What the fuck? Es ist beim Lesen passiert. Nein. In einem Lesen. U-Boot. Aber es ist zu Hause passiert? Ja. Im ehelichen Bett? Ja. Okay. Es ist nicht während der Nacht passiert? Was meinst du jetzt mit Nacht? Ja, es ist tagsüber passiert. Nein, es ist nachts passiert. Er hat sich am Kabel eines Gerätes verschlungen. Nein. Er ist erstickt? Nein. Eine Schere neben ihm. Er ist verblutet? Nein. Er hat sich mit irgendwas geschnitten. Sie kam zufällig mit der Schere rein. Ist dafür verantwortlich gemacht worden? Nein. Ist sie schuld an dem Tod? Ja. Wollte sie, dass der Mann stirbt? Anscheinend, ja. Ist da ihr fremd gegangen? Keine Angabe. Schere. War er noch am Schlafen, als er gestorben ist? Ja. Hat sie ihn mit der Schere umgebracht? Nein. Wollte er sie umbringen? Nein. Hat er einen Herzinfarkt erlitten? Nein. Dann kackt es auf ihn draufgefallen. Nein. Also man muss sagen, es ist auch wieder recht abwegig. Warum, Mann, ey. Also die Geschichte ist ein bisschen irreführend. Ist er erstickt? Nein. Also er hat keine Luft mehr bekommen, aber nicht erstickt. Hä? War er da... Hä? Das heißt, er ist ohnmächtig geworden und danach gestorben. Nein, also... Er hat keine Luft mehr bekommen. Luft hat er nicht mehr bekommen, aber er ist quasi nicht erstickt, also dass irgendjemand so gemacht hat. Hä? Wenn ich sage, er hat keine Luft bekommen, heißt das, der ist einfach erstickt. Der hat, egal ob du jetzt von außen zurück... Ja gut, dann ja. Dann ist er erstickt. Aber wovon redest du von ersticken? Der will Pathologe. Ja, also du musst das mit dem Ersticken nochmal ein bisschen üben. Ja, vor allem, nein, weil es, in diesem Fall gibt es auch andere Wege, wie er keine Luft bekommt. Ja, sie wird. Ein Insektenstich. Nein. Eine Allergie, nein. Okay. Allergie nicht, Asthmaanfall. Nein. Als Pathologe musst du auch noch rausfinden, woran Leute gestorben sind und du musst auch nicht immer noch ausdenken. Na gut, okay. Na, da kann die Leiche aber nicht mehr ja und nein sagen. An Qualm. Woran sind Sie denn gestorben? Ja oder nein? Also, Nudelsuppe. Nein, weiß auch nicht. Aber Leiche ist sehr unkooperativ. An Wasser ist er auch nicht erstickt. Doch. Hat er einen Schluck trinken wollen, ist daran erstickt. Nein. Ja. Ist er in einem Wasserbett erstickt? Ja. What? Achso, die Frau hat mit der Schere das Wasserbett aufgeschnitten. Ja. Und dann ist er daran ersoffen. Der Mann hat. Naja, nee, ist noch gar nicht fertig. Ja. Okay. Jetzt müssen wir noch klären, warum die Frau verhaftet wurde. Weil sie nicht stark genug war, ne? Ja. Sie war nicht stark genug, ihn aus dem Bett zu ziehen. Ja. Aus dem überfluteten Bett. Ja. Aber die wollte doch, dass er stirbt. Ja. Ach, die wollte die Leiche damit verschwinden lassen. Der Mann hatte wie jeden Abend vor dem Zubettgehen seine Ration Schlafmittel eingenommen. Nachdem er eingeschlafen war, hatte die Frau die Matratze des Wasserbettes eingeritzt. So lief das Wasser in das Auffangbecken und der tiefschlafende Mann ertrank. Um ihre Tat zu vertuschen, wollte die Frau ihren Mann anschließend mit dem Auto zu einem nahegelegenen See bringen. Doch sie hatte sich überschätzt und konnte ihren Mann nicht von der Stelle bewegen. Und der hat dann die Polizei gerufen? Ja. Das ist die andere Frage. Das ist aber nicht angegeben. Das war die Scherer, die Polizei angerufen. Deswegen ertrinken, weil ertrinken kriegst du ja auch keine Luft. Aber ist es dann ersticken? Das ist ja ersticken. Ertrinken ist schon auch ersticken. In a way. Oh, lecker. Geil. Ja, ich muss am wenigsten einmal durch, dass ich es verstehe. Nein, musst du nicht. Ne? Nein. Nein. Nein, ich will das nicht. Ich möchte nicht. Halt, stopp. Bitte lass das. Das hier geht nicht weiter. Okay. Hunger. Ah. Ja, weil Carlo hungrig war, musste er einen grausamen Tod sterben. Ist er an dem Essen erstickt? Nein. Hat das Essen ihn umgebracht? Genau. Mit einer Knarre? War das Essen vergiftet? Nein, das Essen war nicht vergiftet. Hat ihn das Sandwich mit einer Knarre bedroht? Nein. Nein. Leg noch Käse auf mich drauf, ich bring mich um. War in dem Essen etwas, was ihn getötet hat? Nein. War er allergisch? Nein. Das wäre das ja gewesen. Hat die Zubereitung des Essens ihn getötet? Nein. War das Essen für jemand anderen und der hat ihn dann getötet? Nein. Aber das Essen war für jemand anderen. Okay. Oh nee, gar nicht, war doch für ihn. Ja, ich habe gerade verlesen, da war ein Komma zu viel. Entschuldigung. Das Kommas alles anrichten können. Ja, Kommas nenne ich das bei Kommas. Kommas, ja, man weiß es. Nein, also, das Essen war definitiv für ihn. Okay. Wollte jemand seinen Tod? Nein. Ja. Lassen Sie sich erst die Nase putzen damit. Nee, ich glaube, wolltest du gar nicht. Jucken. Ja. Weil er Hunger hatte, großen Hunger hatte, musste er sterben. Das war der, ja, die Geschichte ungefähr. Genau, ne? Weil er Hunger hatte, musste er sterben. Ich sterb auch manchmal vor Hunger. Das ist so fucking fies einfach. Das ist schon wieder heute. Aber heute ist es fies. Ja, ja. Eigentlich sollten die Geschichten Black Fies. Ja. Fiese Black Stories heißen. Ja. Heute war echt schlimm. Ja. Habe ich eine Stecknadel fallen lassen? Das Urticken hören im Hintergrund. Ja, das ist so ein Buster. Also er ist gestorben, weil sein Essen. Ja, er ist gestorben, weil er Hunger hatte und es geht um sein Essen. Um seine Nahrung. Und er ist aber nicht an der Nahrung erstickt. Nein. Hat er vielleicht eine lange Zeit lang nichts gegessen? Das geht doch nicht hervor. Hatte er danach eine schlimme Verdauungsstörung? Nein. Okay. Hat sein Essen noch gelebt? Nein. Ja. Tausend Wegen ist krass zu beißen. Ja. Million Ways to Die in the West. Nein, der Film war scheiße. Ne, ich fand ihn gut. Ich fand ihn sogar sehr gut. Ja, der war ein Schiff, mit dem Cameo von Django am Ende. Nicht nur Django. Mit Doc Brown. Zurück in die Zukunft. Naja, das ist aber nicht richtig gesehen hat, der das ist, aber. Das war nicht wirklich, ja. Ja, kann sein. Also. Er musste sterben wegen seinem, weil er Hunger hatte. Hat er einen Magendurchbruch, weil er zu viel gegessen hat? Nein. Hat er sein Essen überhaupt bekommen? Nein. Oh! Er hat das Essen nicht gekriegt! Ja. Ah! Ist er verhungert? Nein. Okay. Das ist so makaber zu geschehen. War das vielleicht Flüssignahrung? Nein. Ist er bei dem Versuch, das Essen zu bekommen, gestorben? Ja. Okay. Hat er sich mit dem Messer die Pulse alle aufgeritzt? Nein. Schade. Wir suchen jetzt nach der Todesursache. Ja. Wie das passiert ist, okay, dass er gestorben ist. Hat er sich am Herd verbrannt? Weil er zu hastig gekocht hat oder so? Nein, aber er hatte schon gute Ansätze. Er hatte schon gute. Vergast, explodiert. Fettbrand. Nee, explodiert nicht ganz. Aber das hat sich entzündet und er hat sich dann eben daran. Nicht nur er. Dieses ganze Restaurant. Das ganze Haus. Das Haus stand in Flammen. Und dann ist er daran verstorben. Daran ist er verstorben. Frage ist, wer ist Carlo? Die Katze? Dead. Der Hund? Hund. Nein! Fantastisch! Carlo, ein junger Schäferhund, war alleine zu Hause, weil sein Herrchen bei der Arbeit war. Das Herrchen hatte morgens den Futternapf aufgefüllt und vergessen, diesen für Carlo auf den Boden zu stellen. Carlo schaute zu dem Napf hoch, der neben dem Herd stand, und versuchte hochzuspringen, um an sein Futter zu gelangen. Dabei schaltete er den Herd an und die darauf liegende Zeitung entzündete sich. Wenig später stand das gesamte Haus in Flammen. Der arme Carlo. Also heute hatten wir ein vertrocknetes Baby, ja, einen ersoffenen Ehemann und einen verbrannten Hund. Und ja, einen Kaktus. Es sind bald alle Elemente dabei und so weiter. Beim letzten Mal war es der Kaktus auf dem Kopf. Ja. Und dann, der Dieb, der verblutet ist. Der verblutete Dieb, und das war das erste nochmal. Das war mit dem Auto in die falsche Richtung abgebogen. Richtig, das war das Navigationsgerät, was die Leute. Was lernen wir daraus? Patientenverfügung und Navi sind scheiße. Also die Spiele sind echt gut. Also. Gut, das dann haben Spaß. Wir haben wir alle Geschichten erraten halbwegs? Ich glaube schon, ne? Ja. So auch mit ein bisschen sehr viel Hilfe teilweise. Ja, das gut, aber bei solchen ganz ehrlich, wenn man hört Bluttransfusion und so, man kommt nicht auf Unfall. Nee. Und wenn man nicht auf Unfall kommt, kann man nicht weiter erraten. Richtig. Ist bei sowas. Also, manchmal muss man vielleicht einen kleinen Tipp geben. Ja. Wenn ihr schlauer seid als wir, liebe Hörerschaft, dann dürft ihr euch selber auf die Schulter klopfen und die nächste Folge hören. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.